Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Das Gegenteil von heilig ist gewöhnlich. Gewöhnlich sein, denn das Wort heilig heißt auf Griechisch Hagiasmos und auf Hebräisch Kadosh. Davon kommt Kadosh HaKadoshim, das Allerheiligste. Das bedeutet abgetrennt, abgesondert. Aber nicht auf eine selbstgerechte, komme nicht zu nahe, ich bin besser als du Art. Nein, Jesus war mitten unter den Menschen unterwegs. Die einfachen Menschen hörten ihm gern zu. Und keiner ist so heilig wie der Herr. Nein, Heiligkeit ist das, was sie als Frau tun, wenn sie Sachen in ihr Schmuckkästchen legen, das ein Zahlenschloss hat. Warum? Weil diese Sachen kostbar sind. Und manche Sachen lässt man nicht von jedem anfassen. Zum Beispiel ihre Teller. Vielleicht haben sie sehr teure Teller, die sie nur in die Vitrine stellen. Sie sind aus sehr feinem Porzellan und sie behandeln sie anders als die anderen. Sie sind nicht für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmt. Oder Diamanten. Sie sind teuer und kostbar, weil sie nicht gewöhnlich sind. Kieselsteine sind nicht kostbar, sie sind gewöhnlich. Gott sagt uns, sei ungewöhnlich. Das bedeutet es, heilig zu sein. Lassen Sie sich also nicht von der Definition von Heiligkeit erschrecken. Denken Sie nicht, dass Sie besonders aussehen oder sich besonders anziehen müssten. Natürlich ziehen Sie sich schön an, wenn Sie zum Gottesdienst kommen. Aber nicht aufreizend. Wenn Sie nur Aufmerksamkeit bekommen, weil Sie so wenig Stoff wie möglich am Körper haben, dann machen Sie sich billig. Wenn Sie das tun, um Aufmerksamkeit zu erregen, dann weiß ich, dass nicht viel dahinter ist. Warum? Weil Sie sich billig machen. Nein, Sie sind kostbar. Sie sind heilig. Sie sind mit seiner Gnade und Würde erfüllt. Seien Sie sich das wert. Ich meine, selbst die Stiftshütte Gottes ist vollkommen bedeckt, okay? Was ist also Ihr Problem? Haben Sie nicht genug Stoff? Sei es drum. Lesen wir den Brief dieser Frau. Ich sagte, Gott will, dass Sie nicht gewöhnlich sind. Wenn die Welt niedergeschlagen ist, haben Sie den Frieden Gottes. Sie sind ungewöhnlich. Wenn Ehen zerbrechen, sagen die Leute, das sei heute gewöhnlich so. Sie sind ungewöhnlich. Die Leute sagen, es sei normal, dass jeder den Namen Gottes missbraucht und schlechte Wörter benutzt. Das ist eben normal, ja, deswegen sind Steine nicht kostbar. Sie sind gewöhnlich. Aber Sie, junger Mann, junge Frau, Sie sind ungewöhnlich. Wagen Sie es, ungewöhnlich zu sein. Wagen Sie es, anders zu sein, ohne selbstgerecht zu sein. Nicht selbstgerecht, sondern voller Gnade. Seien Sie ungewöhnlich. Die anderen werden sich wie Krabben verhalten. Wissen Sie, was Krabben tun? Wenn man sie alle zusammen in einen Korb steckt, muss man keinen Deckel drauflegen. Denn jedes Mal, wenn eine Krabbe herauskrabbelt, ziehen die anderen sie wieder herunter. Die nächste krabbelt hoch und eine andere zieht sie wieder herunter. Die Welt ist voll solcher Menschen. Sie wollen nicht, dass sie herausstechen. Sie wollen, dass sie gewöhnlich sind. Sie werden alles Mögliche sagen und tun, damit sie gewöhnlich bleiben. Denn tief in ihrem Herzen fühlen sie sich von ihnen ertappt. Oh, ich liebe es. Preis den Herrn. Richtig so, Pastor Prince. Halleluja. Be uncommon. Seien Sie ungewöhnlich. Lassen Sie Ihre Ehe ungewöhnlich sein. Amen. Der einfache Weg, den Sie kennen, ist Scheidung. Amen. Seien Sie ungewöhnlich. Das bedeutet es ganz praktisch, heilig zu sein. Das ist Heiligkeit. Denn das Gegenteil von heilig ist nicht sündig, sondern gewöhnlich. Amen. That leads to sin. Und das führt zur Sünde. Dieser Brief stammt von einer Frau aus Wisconsin. Ich habe Jesus mit 4 Jahren in mein Herz aufgenommen. Als mein Vater Pastor wurde, wollte ich nichts damit zu tun haben. Ich verbrannte eine Bibel und sagte Jesus, dass er mein Herz verlassen sollte. Mit 12 fing ich an zu trinken und zu kiffen. Meine Teenagerzeit war mit Marihuana, Kokain, Ecstasy, Alkohol und sexuellen Abenteuern ausgefüllt. Ich war immer wütend und deprimiert. An meinem 16. Geburtstag versuchte ich, mich umzubringen. Ich hatte keinen Selbstwert und keinerlei Hoffnung für meine Zukunft. Aber als ich 18 wurde, konnte ich die Drogen ohne Abhängigkeit hinter mir lassen. Es war ein Wunder. Mir wurde klar, dass Gottes Hand seit dem Moment, in dem ich ihn mit 4 Jahren in mein Leben gelassen hatte, auf meinem Leben lag. Im gleichen Jahr begann ich eine ernsthafte Beziehung mit einem Mann, der 11 Jahre älter war als ich. Ich wurde schwanger und setzte dem kostbaren Leben in mir ein Ende. Ich war völlig verzweifelt. Ich hielt es nicht aus, allein zu sein. Wenn ich mit meinem Auto unterwegs war, wollte ich gegen jeden Baum fahren. Dann gab mir meine Mutter eine Predigt von meinem Pastor, der die Lehre von Pastor Joseph Prince studiert hatte. Ich spielte sie ab, um nicht die Stille ertragen zu müssen, und spürte zum ersten Mal Hoffnung und Leben. Ich glaubte meinem Pastor, als er sagte, dass all die schlechten Dinge von einem abfallen, wenn man immer wieder zurück zu Gott kommt. Die Gnadenbotschaft faszinierte mich. Ich lud jeden Podcast von meinem Pastor und von Pastor Prince herunter und hörte sie 2 Jahre lang 4 Stunden pro Tag an. Ich las auch die Bücher von Pastor Prince. Und wenn darin stand, dass man etwas auswendig lernen oder laut aussprechen soll, tat ich das. In den ersten 1,5 Jahren änderte sich mein Verhalten nicht, aber ich hörte weiter die Predigten und schließlich fielen die schlechten Dinge von mir ab. Ich hörte auf zu trinken, zu rauchen und sexuell freizügig zu leben. Ich hatte Hoffnungen und Träume für meine Zukunft. Ich habe auch gelernt, wer ich in Christus bin, wie sehr mich der Vater liebt, welchen Wert ich als sein geliebtes Kind habe, dass er Gefallen an mir hat und dass er mir Freiheit von Verdammnis schenkt. Die Abtreibung habe ich in der Seelsorge verarbeitet und glaube, dass mein Kind im Himmel auf mich wartet. Dann habe ich festgestellt, dass ich Genitalherpes habe, eine unheilbare Geschlechtskrankheit. Ich war tief bestürzt. Aber auf der Grundlage der Gnade glaubte ich, dass Gott dafür sorgt, dass alles zu meinem Besten dient und dass ich geheilt werde. 2 Jahre später lernte ich meinen Verlobten kennen und musste ihm von meiner Krankheit erzählen. Ich war voller Angst. Also sagte ich Gott, dass ich zwar keinen Glauben hätte, aber Jesus schon. Ich ruhte in seinem Glauben und dankte Gott für meine Heilung. Ich ließ mich wieder testen und stellte fest, dass der Herr mich von einer unheilbaren Krankheit befreit und gesund gemacht hatte. Ich bin nun seit 4 Jahren verheiratet und mein Leben ist einfach wunderbar. Mein Mann und ich besitzen ein erfolgreiches Unternehmen und wir bauen gemeinsam eine großartige Zukunft auf. Das vollendete Werk von Jesus am Kreuz lässt mein Herz vor Freude beinahe platzen und das Leben wird jeden Tag besser. Gott sei all die Ehre. Danke, Herr Jesus. Das ist für dich, Herr, zu deiner Ehre. Danke, Herr. Ich bin sicher, dass der Herr sich freut, wenn er hört, wie solche Zeugnisse weitergegeben werden, damit die Welt weiß, dass es eine Antwort gibt. Die Welt seufzt und ruft nach ihm. Sie wissen nicht einmal, dass sie nach dem Brot des Lebens rufen, aber sie sind sehr hungrig, sie sind durstig und sehnen sich nach der Quelle des Lebens, aber sie kennen ihn nicht. Was für ein Segen, dass wir ihn kennen. Erzählen wir es weiter. Das ist das Evangelium. Wir hätten so gern mehr Platz, um all die Pastoren und Menschen herholen zu können, die hungrig sind. Unser Problem ist gerade, dass wir so viele Fische im Netz haben, dass es reißt und das Boot zu sinken droht und wir andere Boote um Hilfe bitten müssen. Zwischen den Gemeinden herrscht keine Konkurrenz. Wir brauchen einander in diesen letzten Tagen, in denen die Revolution der Gnade die Erde erobert. Gott stellt das Evangelium auf der Welt wieder her. Und das heißt nicht, tu Gutes, dann bekommst du Gutes, tu Schlechtes, dann bekommst du Schlechtes. Nein, wir können das Gute bekommen, das wir nicht verdienen, weil Jesus das Schlechte auf sich genommen hat. Er hat ihre Sünden getragen. Die Sünde steht nicht mehr zwischen ihnen und Gott, weil Jesus all ihre Sünden ausgelöscht hat. Gott hat seinen Sohn zu diesem Zweck auf die Erde gesandt, weil Gott sie so sehr liebt. Wir müssen zum Evangelium zurückkehren. Wir müssen das Evangelium predigen. Manchmal schaue ich mir andere Gemeinden an und höre dort einfach kein Evangelium. Und am Ende bitten sie um Geld und sagen, helft uns, das Evangelium zu verkünden. Welches Evangelium? Ich habe kein Evangelium gehört. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Geld das Evangelium unterstützen. Amen. Ich meine damit nicht diese Gemeinde. Jede Gemeinde sollte das Evangelium verkünden. Geld muss auf gutem Boden gesät werden. Auf gutem Boden gedeiht die Saat. Amen. Gut, gehen wir wieder zu unserer Bibelstelle. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Erstens, hier geht es nicht darum, in den Himmel zu kommen, um Jesus zu sehen. Es geht um die Erkenntnis, die Sie und ich haben, wenn wir hier sagen können, ich sehe den Herrn, ich sehe seine Schönheit. Haben Sie gewusst, dass Heiligkeit eine Voraussetzung dafür ist, um das zu erkennen? Deswegen müssen wir uns manchmal eine Auszeit nehmen. Wir sind immer so beschäftigt. Unser Leben ist vollgestopft mit unseren ganzen Aufgaben, Terminen, Anrufen und E-Mails. Wenn man am Ende zu einem Grabstein kommt, steht darauf, diese Frau hat alle E-Mails beantwortet und jeden Anruf angenommen. Aber sie liegt trotzdem hier. So sieht es am Ende aus. Ihr Leben ist so kostbar. Es ist mehr als all das. Ja, übernehmen Sie Verantwortung, aber lassen Sie sich von diesen Dingen nicht gefangen nehmen. Ihr Leben ist so kostbar. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Amen. Was ist also mit diesem Sehen gemeint, dass Sie den Herrn erkennen? Vielleicht lesen Sie eine Geschichte von David in der Bibel und auf einmal erkennen Sie ihn und denken, wow, Ihr Herz wird warm. Dann hatten Sie ein Emmaus-Erlebnis, dann wird Ihnen Gnade zuteil. Das ist gemeint, wenn hier steht, die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir wollen alle Frieden mit jedermann, nicht wahr? Sie alle wollen das, oder? Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen keine Feindschaft, sie wollen keinen Unfrieden, sie wollen Frieden. Und sie wollen auch Heiligkeit. Den Zustand, in dem sie den Herrn erkennen können. Was sollten Sie also tun, wenn Sie vor vielen Aufgaben stehen? Nehmen Sie sich Zeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie jeden Morgen Zeit für den Herrn haben. Lassen Sie sich von niemandem stören. Machen Sie sogar ab und zu einen Kurzurlaub, ganz für sich allein. Wenn ich effizient arbeiten, ein liebevoller Ehemann und ein guter Vater sein will, muss ich mir Auszeiten nehmen. Sonst habe ich keine Zeit für die Bibel. Also nehme ich mir die Zeit. Ich nehme mir einen Tag dafür Zeit und sage zum Herrn, jetzt kannst du mich füllen. Ich bin sicher, dass Sie ein besserer Vater und liebevollerer Ehemann sein werden, wenn Sie zurückkommen. Frauen, gestehen Sie Ihren Männern solche Zeiten zu. Aber manchmal müssen Sie nicht einmal weggehen. Lernen Sie einfach jeden Morgen zu sagen, das ist meine Zeit. Oder nach dem Mittagessen, das ist meine Zeit. Da darf mich niemand stören. Der Teufel wird es versuchen. Auf einmal bekommen Sie Anrufe, die Sie nie erwartet hätten. Sie werden ständig abgelenkt. Lassen Sie nicht zu, dass der Teufel Ihnen den Platz der Maria wegnimmt und Sie zur Martha macht. Das, was Jesus an Maria lobt, sind Ihr offenes Herz und Ihre offenen Ohren. Nicht die geschäftigen Hände und die umherrennenden Füße. Ohren und Herz, nicht Hände und Füße. Er sagt, eins ist Not, es gefällt ihm. Übrigens, das bedeutet nicht, dass Sie nichts tun sollen. Wenn Sie Ihre Ohren und Ihr Herz nutzen, werden Sie wie Maria die richtigen Dinge im richtigen Moment tun. Sie salbte Jesus im richtigen Moment. Die Frauen, die ihn am Auferstehungsmorgen salben wollten, kamen zu spät. Maria kam im richtigen Moment. Also jagt dem Frieden mit jedermann nach, das wollen wir. Heiligkeit, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Und dann heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Achtet darauf, gebt Acht, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass keine bittere Wurzel aufwächst. Bevor eine bittere Wurzel wächst, hat jemand also die Gnade Gottes versäumt. Bevor das Volk Israel das goldene Kalb angebetet hat, haben sie am Fuß des Berges Sinai die Gnade Gottes versäumt. Vergessen Sie nicht, das Volk Israel war unter der Gnade. Sie waren nicht vollkommen. Gnade ist unverdiente Gunst. Wie könnte man sie sich also verdienen? Aber als sie aus Ägypten auszogen, teilte Gott das Meer für sie. Sie hatten es nicht verdient, aber Gott schenkte ihnen Gnade. Es war ein Bund der Gnade. Sie murrten und klagten. Gott gab ihnen Wasser aus dem Felsen, um ihren Durst zu löschen. Halleluja. Sie jammerten und Gott gab ihnen Manna vom Himmel. Amen. All das geschah durch Gnade. Aber hier sehen wir, bevor sich im Leben eines Menschen Bitterkeit zeigt, hat er die Gnade Gottes versäumt. Ja, selbst in der New Creation Church. Sehen Sie Bitterkeit bei jemandem? Viele werden dadurch befleckt. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn die bittere Wurzel in einem Herzen aufwächst, schadet das nicht nur der Person selbst, sondern auch vielen anderen. Das zeigt sich ganz besonders in der Welt der sozialen Medien, in der wir leben. Die Leute schreiben ihre Bitterkeit auf, und wer es liest, dessen Gedanken werden befleckt. Ach, wirklich? Aha, so ist er also wirklich? Wenn Sie diese Sachen lesen, werden Sie befleckt. Bei dem, was Sie lesen, ist Tod im Topf. Es ist Tod im Topf. Erst gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, da draußen gibt es so viel Tod, selbst bei Inhalten für Kinder, sobald sie nicht christlich sind. Achten Sie darauf, was sich Ihre Kinder anschauen. Überlassen Sie sie nicht einfach sich selbst. Ich weiß, dass es einfacher ist, sie vors Tablet oder den Fernseher zu setzen. Achten Sie darauf, was Sie sich anschauen. Achten Sie darauf, dass der Kinderschutz eingeschaltet ist und dass Sie die Grenzen kennen. Überlassen Sie sie nicht einfach sich selbst. Ihre Kinder sind zu kostbar, um sie von einer Welt erziehen zu lassen, der sie gleichgültig sind. Sie müssen wissen, was sie sehen. In weltlichen Kindersendungen gibt es so viel Hexerei. Sie müssen wirklich aufpassen. Amen. Ich glaube aus ganzem Herzen, dass wir hier den Grund für Bitterkeit und fehlende Heiligkeit finden. Was ist das Gegenteil von Bitterkeit? Dem Frieden nachjagen, nicht wahr?